wollen wir haben, darauf sind wir eingestellt. Alle Fans sind immer mit dabei. Stimmung in der alten Försterei. Auf einer grünen Wiese zwei Tore aufgestellt. Und zwischen diesen Toren der schönste Platz der Welt. Angriff und Jonas stürmen vor. Den Ball hinein ins gegnerische Tor. Auf einer grünen Wiese zwei Tore aufgestellt. Und zwischen diesen Toren der schönste Platz der Welt. Angriff und Jonas stürmen vor. Den Ball hinein.